Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Das Tröstliche der großen Kunstwerke liegt weniger in dem, was sie aussprechen, als darin, dass es ihnen gelang, dem Dasein sich abzutrotzen. Hoffnung ist am ehesten bei den Tröstlichen. Der Dadaismus wollte die Kunst wegschaffen, ohne sie zu verwirklichen. Und der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie wegzuschaffen. Die seitdem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat gezeigt, dass die Wegschaffung und die Verwirklichung der Kunst die unzertrennlichen Aspekte ein und derselben Aufhebung der Kunst sind. In Luke. Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Künstlerische Produktivität ist das Vermögen der Willkür und Unwillkürlichen. Kunst ist Magie, befreit von der Lüge wahr zu sein. Da die Kunstwerke nur immer von den Fetischen abstammen, Weimar. Kunst, Spektakel, Revolution. Punk-Paradox von der Kritik der Warengesellschaft zur Ware der Kritikgesellschaft war der Titel des Vortrages, den Jan Watzlawick am 29.01.2010 im Rahmen der Reihe Kunst, Spektakel, Revolution in der ACC-Galerie in Weimar gehalten hat. In diesem Vortrag skizziert Jan Watzlawick Punk als die Artikulation eines Protests, der unter anderem in einem Rückgriff auf Motive und Strategien der Avantgarde besteht, deren Höhepunkt zu dieser Zeit bereits Geschichte gewesen ist. Unternimmt man den Versuch, Dada und Punk miteinander zu vergleichen, fällt sofort eine offensichtliche Gemeinsamkeit ins Auge. Die Geste der totalen Negation. Peter Bürger schreibt in seinem Buch Der französische Surrealismus über den Dadaismus und Tristan Tzara: Dada begreift sich als totale Negation der bürgerlichen Daseins- und Denkweise. Aussprechen kann sich jedoch die totale Negation nur, indem sie etwas Bestimmtes verneint. Die bestimmte Negation ist aber immer zugleich Affirmation des Gegenteils des Negierten. Um diesem Dilemma zu entkommen, muss Tzara, wo immer das möglich ist, die eigene Aussage wiederum aufzuheben suchen. Die Dadaisten begreifen, dass die Negation notwendig dem verhaftet bleibt, was sie negiert. Sie verstehen sich daher nicht als Verkünder von etwas Neuem, sondern als Teil dessen, was es zu negieren gilt. War bislang jede neue künstlerische Bewegung nicht nur für eine Sache, sondern auch für sich selbst als Vertreterin dieser Sache eingetreten, so wird eben dies Engagement vom Dadaismus gekündigt. Er ist eine Bewegung, die ihrem Wesen nach zur Selbstaufhebung tendiert. Dieser Gestus der totalen Negation, der Tendenz zur Selbstaufhebung, die sich bei Dada immer wieder in der Proklamation »Dada ist tot« artikulierte, ist bei Punk ebenso zu finden. Es gibt keinen positiven Bezugspunkt, »There is no future«, »Punk is dead«. Beide Bewegungen ereilte zudem ein ähnliches Schicksal. War Dada innerhalb der Kunst angetreten, um die Kunst wegzuschaffen und einen totalen Umsturz herbeizuführen, wurde diese Geste als ein künstlerisch wertvolles Ausloten von Grenzen in die Kunst zurückgeführt und ist heute in Museen zu bewundern. War Punk im Rahmen der Kulturindustrie angetreten, um alle bestehenden Grenzen niederzureißen, ist Punk selbst heute kulturindustrielles Produkt. Beide Versuche der totalen Negation erscheinen heute als eine Bereicherung der Gesellschaft, gegen die sich beide richteten. Thank you. Jan Watzlawek ist wissenschaftlicher Angestellter am Institut für Kunst und materielle Kultur der Technischen Universität Dortmund. Er beteiligte sich an mehreren Publikationen und Ausstellungsprojekten, forscht zu Mode, Protest- und Konsumkulturen und arbeitet zu einer Theorie der materiellen Kultur. Ihr hört nun Jan Watzlawek zum Paradox des Punks. Punk-Paradox: Von der Kritik der Warengesellschaft zur Ware der Kritikgesellschaft. Kapitel 0, Punk als Prämisse. Auf dem Bild hinter mir sehen wir eine in der runden Auslassung einer von Dreck und Müll umgebenen Steinmauer zusammengesunkene dunkle Gestalt in nietenbeschlagener Kluft. Dem Betrachter den Rücken zugewandt, versunken, doch voll Pathos, scheint er einer längst vergangenen Zeit nachzutrauern. Das Gemälde Lonely Old Slogan des Hamburger Künstlers Daniel Richter, darum handelt es sich hier, drückt aus, was der profunde Kenner der deutschen Punk- und Hausbesetzer-Szene an anderer Stelle in Worte fasst. Punk ist tot, eine grandiose Idee, doch schon länger her. Es scheint sich bewahrheitet zu haben, was die Sex Pistols bereits 1977 besang: There's no future, no future for you, no future for me. Der gesellschaftliche Abgesang No Future for You wirkt als gleichzeitige Deklamation der eigenen Zukunftslosigkeit No Future for me. In diesem Sinne scheint auf Richters Bildnis alles in Auflösung begriffen. Der Mensch, der Kopf diffundiert, die Inhalte, das titelgebende Motto, zertropft, die Nieten lösen sich auf, tropfen die Wand herab. Jedoch gibt es noch ein einziges, bleibendes und die Figur konstituierendes Element, die Lederjacke. Diese hat sowohl Verweis- und Zeugnischarakter auf die Geschichte, ist aber zugleich habitueller Bestandteil gegenwärtiger Lebenswelten. Dieser Vortrag thematisiert nicht die Geschichte des Punk. Er ist kein allgemeiner Überblick. Er ist eine aktualisierte Annäherung. Ergebnis einer Review und zugleich Revision bisheriger Forschung zu dem Thema. Er zeigt einen Blick und gibt Einblick auf historische sowie gegenwärtige Analysen und Interpretationen kultureller Materialisation der Körper- und Kleidungsästhetik. Über diese soll es möglich sein, die Komplexität des Punk als Mode-, Protest- und Konsumkultur fassen zu können. Zur Gliederung. In dem ersten Kapitel Kritik der Warengesellschaft werde ich auch darauf eingehen, auf die Äußerung und die Materialisierung der Opposition zur dominanten Kultur. Sprich, wie kann Protest sich in Dingen einschreiben und in Dingen enthalten sein? In Kapitel 2 zur Ware der Kritikgesellschaft zeige ich auf die Konsumierbarkeit solcher Verobjektivierung von Protest und ihre Rückeingliederung in die Gesellschaft. In Kapitel 3, den vestimentären Versatzstücken, biete ich drei Beispiele, um diese Prozesse zu verdeutlichen. Es wird sich hier um den Iro, die Sicherheitsnadel und die Bondage Trousers handeln. Kapitel 4 widmet sich dann den vestimentären Strategien, und zwar den Inhalten und Kontexten dieser Kritik, und den paradoxen Charakter zwischen ästhetischem Protest über Dinge und den Lebenswirklichkeiten. Zum Abschluss will ich dann auf das Paradox als Konklusion eingehen, und zwar auf die Auswirkungen für Mode, Protest und Konsumform. Und ich will auf meine These eingehen, warum die stilisierte Zukunftslosigkeit als ein Zukunftsentwurf zur Emanzipation der Gesellschaft diente. Die Verweigerungshaltung bedeutet Teilhabe. Oh! zur Kritik der Warengesellschaft. Die Entstehung und Verortung des Punk ist nicht genau bestimmbar. Das heißt, sowohl zeitlich als auch lokal. Es gibt parallele Entwicklungen, vor allem in Großbritannien und den USA. Ich erinnere an die Musikszene New Yorks und an die Mode- und Straßenszene in London. Jedoch, was man feststellen kann, dass Anfang bis Mitte der 70er Jahre sich diese Bewegung sehr schnell in einem rasanten Tempo, wie zuvor keine andere Jugendsubkultur, sich medial vermittelt hat und global gesetzt hat. Da sich kein Ort und keine Zeit genau bestimmen lässt, ist es eher etwas anderes, was den Punk beeinflusst und hervorgebracht hat. Es sind wirtschaftliche, gesellschaftliche und nicht zuletzt politisch Um- bzw. Missstände. Daher kommen Carlo Sommer und Thomas Wind auf die Zuschreibung des Punk, dass sie sagen, die Entstehungsbasis ist eine weltweite Sinnkrise. Man könnte also sagen, die Geburt des Punk aus dem Geiste der Depression und der Langeweile. Folge war jedoch keine Lethargie, wie man schnell merkte, sondern ein progressives Infragestellen dieser Krise, dem sich der Gesellschaft widmen. Durch die Ausprägung eines kulturellen Nonkonformismus, den ich hier anhand der Mode- und Körperstrategien darstellen will. Dieser wiederum bedeutet nach Dick Heptage eine Herausforderung an die Hegemonie, stellt sich dieser entgegen. Die Äußerung der Opposition zur dominanten Kultur wird durch Rückgriffe dieser postmodernen Bewegung auf Konzepte, Strategien und Taktiken der modernen Avantgarden vollzogen. Dazu gehören, sehr grob gefasst, die Revolutionierung des Alltags und die Hinwendung zum Alltag, die Politisierung der Kunst und gleichzeitig der Vollzug der Aufhebung bestehender Grenzen zwischen Kunst und Alltag, ein Zusammenfügen. Punk wirkt als Katalysator künstlerischer Avantgarden und derer Inhalte, derer Vorgehensweisen, derer Taktiken. Zu nennen sind hier unter anderem die Surrealisten, Dadaisten und nicht zuletzt die Situationisten, denen sich ja auch schon im Rahmen dieser Reihe gewidmet wurde. Es zeigt sich eine sehr typische dadaistische Logik, nach der man sich alles Triviale, den Schund und die Abfälle dieser Welt einverleibt und dieser Assemblage anschließend eine neue Bedeutung aufstempelt, so Gray Marcus, einer der großen Punk-Theoretiker. Wie kommt es zur Materialisierung der Opposition zur dominanten Kultur? Diese sind bestimmt durch ein subversives Agieren auf dem Feld der Sachen und Symbole, und zwar der Sachen und Symbole des Alltags, also des Bekannten. Graham Murdoch und Robin McCrone sagen daher, die vorhandenen Objekte, Symbole und Aktivitäten wurden aus ihrem normalen Kontext herausgelöst, eines Teils oder all ihrer konventionellen Konnotationen entkleidet. Sprich, es handelt sich hierbei um eine Dekontextualisierung des Bekannten und des Alltäglichen. Dies ist ein bekanntes Vorgehen der künstlerisch-avantgardistischen Praxis des 20. Jahrhunderts. Ich erinnere an die Ready-Mades von Marcel Duchamp, das Pissoir, also ein Alltagsgegenstand, der zum Kunstwerk werden konnte, oder auch an die Objets Trouvés von Kurt Schwitters, die Kippen aufsammelnd oder Aufgefundenes in seinen Collagen und Assemblagen verwendend. Doch vor allem ist es die Idee des situationistischen Detournement, der Zweckentfremdung und Entwendung, die im Punk zum Tragen kommt. Nach Guy Debord handelt es sich hierbei, die zwei grundlegenden Gesetze der Entwendung sind die bis zum völligen Verschwinden gehenden Bedeutungswerdung eines jeden autonom entwendeten Elements und der Aufbau einer anderen bedeutungsvollen Gesamtheit, die jedem Element seine neue Tragweite verleiht. Sprich, es handelt sich um die bereits angesprochene Dekontextualisierung von Bekannten, von Alltagsdingen und eine Rekontextualisierung in einem neuen Zusammenhang, in diesem Falle der Punk, und zwar in einem Protestzusammenhang, in einem stilistischen Protestzusammenhang. Die erwähnten Elemente können auch vestimentäre Versatzstücke sein, um die es heute geht. Die bedeutungsvolle Gesamtheit sind von der Gesellschaft übernommene vestimentäre Strategien, sprich Aktionszusammenhänge, in denen diese Dinge wiederum verwendet werden. Karl Marx sagt dazu, ein Kleid wird erst Wirklichkeit durch den Akt des Tragens. Sprich, das Ding an sich kann nicht handeln, hat keine Bedeutung, sondern die Bedeutung wird ihnen vom Menschen verliehen. Der Mensch schreibt sich und seine Umstände ein. Gleichzeitig bedeutet es eine Ernstnahme der materiellen Welt als lesbare Materialisation von Welt. Sprich, in den Dingen ist die Gesellschaft zu lesen. Wir haben beim Punk durch die De- und Rekontextualisierung die Entwicklung einer Ästhetik, die oppositionelles und subversives Verhalten gegenüber der Gesellschaft ausdrückt, so Boris Pent und Günther Franzen. Diese Entwicklung dieser negativen Ästhetik bedeutet eine Hinterfragung und Infragestellung der hegemonialen Kultur. Wir können das, wenn wir die Situationisten wieder heranziehen, auch als Konstruktion von Situationen lesen, sprich als Herstellung von kurzfristigen, spontanen und spielerischen Lebensumgebungen, die Freiheit und Leidenschaft ins Leben bringen sollen. Dem Alltag werden Brüche zugefügt, um auf diesen Alltag hinzuweisen, um ihn zu hinterfragen und um das gesellschaftliche System hinter diesem Alltag aufzudecken. Für den Punk gilt eine Paradoxie dieses Protestierens auf dem Feld der Ästhetik. Graham Marcus wiederum sagt, jetzt brachen die Prämissen der alten Kritik an einer Stelle aus, die keiner aus der Frankfurter Schule vorhergesehen hatte, aus dem Popkultherz der Massenkultur. Seltsamer noch, die alte Kritik der Massenkultur gebärdet sich nun als Massenkultur. Sprich, das Agieren im Alltag und mit Alltagsdingen kann einen Protest bedeuten, wenn man das Detournement ernst nimmt, als Hinterfragung der Gesellschaft. Gleichzeitig ist dieser Protest aber wiederum massentauglich. Es ist hier die Massenkultur selbst, die sich kritisiert, und diese Kritik selbst wird wieder zur Massenkultur. Zur Ware der Kritikgesellschaft. Es geht um die Rückeingliederung in die Gesellschaft solcher Protesteinhalte. Das Spiel der De- und Rekontextualisierung von Dingen wurde also massentauglich oder wird massentauglich. Ronald Galenzer sagt über Punk, seine Respektlosigkeit wirkte beflügelnd, aber nicht zersetzend auf die Kulturindustrie. Sprich, die Gesellschaft toleriert die Kulturrevolte und nimmt ihre Elemente und Strategien wiederum auf. In der situationistischen Theorie, mag man überhaupt von so etwas sprechen, wird dies mit Rekuperation benannt, der Wiedereingliederung durch die Gesellschaft. Es zeigt sich, dass es sich hier aber nicht nur um passive Vereinnahmung handelt, wie es beim Punk gerne gesehen wurde, dass er ausverkauft wurde oder komplett von der Gesellschaft vereinnahmt wurde, sondern, wie ich zeigen will, aktivisch im Punk mit enthalten ist. Sprich, der Punk selbst suchte sich seinen Platz in dieser Gesellschaft. Der Punk wirkt also als Aktivum einer Rekuperation. Er ist nämlich nicht nur Erbe künstlerischer Avantgarden und ihrer Strategien, Taktiken und Inhalte, sondern Motor gesellschaftlicher Avantgarden. Im Sinne von Karl Marx ist Avantgarde immer nicht ohne Masse zu denken, sprich, die Masse gehört zur Avantgarde oder ist ein Teil dessen. Die, die außergewöhnlich sein wollen, so Bucher und Pohl, werden zur Stilbildung sozusagen gedrängt, deren Neuerung dann jedoch in der Breite aufgenommen. Es gilt hier Georg Simmels Feststellung zur Mode, dass sie zugleich Instrument der Differenzierung und der sozialen Anlehnung ist. Ich verstehe dieses auf den Punk bezogen, dass die Opposition ein Mittel der Emanzipation ist. Sprich, Die Avantgarde, die Vorreiter sind niemals zu denken mit denen, die sie bewegen. Die, die drücken, die sie bewegen, übernehmen wiederum Teile der Avantgarde. So kommt es zu dem, was der Zyklus der Mode auch genannt wird, dass immer Neues entstehen kann, sich weiterentwickeln kann. Die Konsumierbarkeit der Verobjektivierung des Protests, die in der Avantgarde, Punk als Avantgarde gedacht, entstehen, gehen daher halt auch in die verschiedenen anderen gesellschaftlichen Schichten ein. Ein fast gleich schneller oder zeitgleicher, schneller Weg des Textilen durch die Instanzen nenne ich dies. Und zwar vom subkulturellen Stil der Straße über die Mode auf den Laufstegen bis hin zu den Massenprodukten in den Kaufhäusern. Der Protest wirkt käuflich. Zum subkulturellen Stil. Wir sehen hier auf der rechten Seite Vivienne Westwood und Malcolm McLaren, die seit 1974 links den Laden Sex führten. Davor waren in dem Laden andere Läden, also Klamottenläden drin, die auch von den beiden betrieben wurden. Sex definierte, so Chris Sullivan, den Punk-Stil. Er war Schnittstelle zwischen Straße, Mode und Kunst, Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen Szenen. Es handelt sich hier zwar originär um einen Klamottenladen auf der Londoner King's Road, doch war dieser Anlaufpunkt verschiedenster Szenen, nicht nur der Punk-Szene, entwickelte sich aber ab Mitte der 70er Jahre zu dem Umschlagplatz für neue Ideen und für neue Dinge. Von hier aus, und das lässt sich sehr schön nachvollziehen an sehr vielen Materialien, diesen Anfängen Westwoods und McLarens, entwickelte sich eine Professionalisierung der ästhetischen und stilistischen Inhalte des Punks. Man könnte sagen, dass Westwood und McLaren als Mittlerin von Amateurisierung zur Professionalisierung des Stils fungierten. So waren es unter anderem Sandra Rhodes, hier links zu sehen, die seit Mitte der 1970er Jahre Punk laufstegfähig machte und global verkaufte. Anna Sui war vor ihrer Designerkarriere in der New Yorker Szene der 1970er Jahre fest verankert. Joe Casely Hayford entwarf Bühnenoutfits für The Clash und John Galliano lässt sein Verhältnis zum Punk nicht unter den Tisch fallen. Wir haben sehr, sehr viele Beispiele aus dieser Zeit und das gilt nicht nur für die Mode, die ich heute betrachte, sondern es gilt ebenso für die Musik, es gilt für den journalistischen Sektor. Wir haben sehr viele Leute, die aus der Szene herauskommen und sich langsam professionalisieren. Und das meist mit sehr viel Erfolg, wie es sich an den genannten Beispielen, eher gesagt an den genannten Namen, dann eigentlich auch sehen lässt. Von dem Modedesign und über Zeitschriften vor allem weitergetragen, schaffte es Punk sehr schnell, auch in der Massenproduktion aufgenommen zu werden. Ich habe hier ein Beispiel von 1984 aus Deutschland, der Kaufhof macht den Punk zum Punk. Wir haben aber bereits Mitte bis Ende der 70er Jahre verschiedene Versatzstücke und verschiedene Anklänge des Punks, die in die Massenfabrikation übergehen und in den meisten Läden zu erhalten sind. Carlo Sommer stellt daher fest, dass Punk, die Bezeichnung Punk oder Betitelung Punk, sich sehr schnell dahingehend entwickelte, dass sie das Topmodische auf einen neuzeitlichen Begriff brachte. Es gibt sehr schöne Sammlungen zu Werbeanzeigen, in denen Punk vorkommt und mit denen alles, was mit Punk bezeichnet ist, eigentlich nur den letzten oder den neuesten Schrei fassen will, auch wenn es kein Punk mehr ist. Die massenhafte Verbreitung, die sich über das Modedesign bis hin in die Massenfabrikation ziehte, ist nach Jean Clark immer mit einer Entschärfung der Symbole und Entschärfung der Inhalte verbunden. Erst dies erlaube die Akzeptanz durch die Gesellschaft, also die Rekuperation. Jedoch trifft dies nur bedingt zu, da es gerade die subversiven Elemente waren, die zum Konsum anregten, wie sich später noch zeigen wird. Punk selbst ist aktiv an dieser Verbreitung beteiligt, ist selbst Produzent und zugleich Konsument von Verobjektivierung des Protests. Zeigen will ich das an drei Beispielen, an drei vestimentären Versatzstücken. Diese sollen zum einen das originäre Volk vorkommen, diese Alltagsgegenstände aufzeigen, Dann wiederum das Detournement durch die Punks, die Umdeutung und die Rekuperation in Mode und Masse. Zuerst will ich auf den Irokesenschnitt eingehen. Der Irokesenschnitt kommt so im Alltag nicht vor. Aber wenn wir uns die Frisurenmode der Nachkriegszeit in Europa und in Nordamerika angucken, dann ist sie eher geprägt durch einen Drang zur Länge. Von den Tollen der Rock'n'Roller und der Halbstarken der 50er Jahre über die Pilzköpfe der Beat-Anhänger bis hin zu den Mähnen und Hippies der Blumenkinder entwickelte sich das lange Haar als der neueste Trend und konnte sich auch durchsetzen. Es ist Johnny Rotten von The Sex Pistols, der darauf nur eine Antwort weiß: I hate hippies and what they stand for, I hate long hair. Der Einzug des Iros in den Punk wird daher aufgrund seiner Radikalität an Kürze und an Kurzscheren und an Destruktion der Frisur als Haarschnittrevolution gefeiert, so ein Werbeheftchen aus den 70er Jahren. Jedoch gibt es Beispiele, die zumindest in Ansätzen schon auf den Iro verweisen. Wir haben hier ein Foto von Man Ray, nämlich Marcel Duchamp, den ich vorhin schon erwähnt habe, mit einer Art Negativ-Iro. Das heißt, das Experimentieren mit der Frisur ist nichts Neues und auch der Iro ist eigentlich nichts Neues, aber im Punk ist er etwas Neues und wird zu etwas Neuem und vor allem zu einem Aushängeschild gemacht. Der erste Iro im Punk, und das ist wunderbar, ist nachzuweisen und zwar auch persönlich, und zwar zu sehen bei Joe Strummer von The Clash im Jahr 1975. Und es ist eine sehr interessante Geschichte, wie der Iro in den Punk hineinkam. Joe Strummer war 1975 bei den Dreharbeiten zu Martin Scorseses Taxi Driver im New Yorker Punkclub CBGBs zugegen, wo er Robert De Niro sah, der sich als amoklaufender Außenseiter Travis Bickle im Film Taxi Driver den ersten Iro der Filmgeschichte schert. Es gibt nach Erzählung Joe Strummers diese Faszination für diesen martialischen Akt des sich kurzscherens der Haare, weshalb er sehr schnell, und ich denke, die beiden sehen auch fast aus wie Brüder hier, diese Frisur übernommen hat. Und er hat nicht nur die Frisur übernommen, sondern auch Inhalte, die der Film Taxi Driver uns zeigt, nämlich die Thematisierung von Marginalisierung und Gewalt und vor allem von der Vorbereitung zum Kampf gegen die Gesellschaft. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich der Iro somit zum augenscheinlichsten Bestandteil des Punk-Stils und zum auffälligsten und wurde zum Anlass, über Punk zu berichten. Jedoch haben wir eine Entwicklung auch hier zu sehen, die man eigentlich der Nachkriegszeit Frisurenentwicklung schon wieder nachgesagt hat, nämlich der Hang zu längerem Haar. Der Iro war nicht kurz, sondern der Iro wurde immer länger. Zugleich setzte eine Entwicklung eigener Pflegeprodukte ein, wie Zuckerwasser, Seifenlösung, Autolack und Kleister. Wenn man sich die Bravos aus der Zeit durchliest, ist ganz interessant, bei den Schminktipps mal zu lesen, wie man seine Haare sich schön hochstylen kann. Die Rekuperation im Modedesign und Massenfabrikation setzt ebenso schnell ein, jedoch ohne die bisher genannten Mittelchen. Aufgrund der Vehemenz des Vorgehens ist ein entschärfter Einsatz gefragt. Die Szenefriseure und Stylisten in den Großstädten lassen sich etwas einfallen. Und gleichzeitig setzt in der Massenfabrikation die Professionalisierung ein. Wir haben Anfang der 80er die Einführung der Crazy Colors, also der Färbefarben einer bestimmten Firma, die eben nicht mehr Henna wie die verhassten Hippies benutzt, sondern in grellen Farben oder grelle Farben herstellt, um sich das Haar zu stylen. Und wir haben 1982, 83 die Erfindung des ersten synthetischen Haarlacks, das Frisuren über 40 cm erlaubte. Was wir aber sehen können, ist, dass sowohl bei Taxi Driver als auch bei Joe Strummer eine Protestbedeutsamkeit durch diese Frisur mit ausgedrückt wird und mit übernommen wird. So war es unter anderem Gloria von Tone Taxis, die 1986 bei Wetten, dass mit einer dem Iro leicht ähnlichen, würde ich sagen, Turmfrisur auftrat und dadurch einen mittelmäßigen Medienskandal in Deutschland hervorrief. Als Punk-Prinzessin ging sie durch die Presse. Und vielleicht erinnern sich einige noch an die Weltmeisterschaft, als David Beckham sich den Iro geschoren hatte und es zuerst einen Aufschrei gab und danach sogar die Polizisten, die mein Auto abschleppen wollten, ein Iro trugen. Und es ist die Jeans- und Klamottenfirma Diesel, die Anfang der 1980er Jahre sich dieses Logo hier gab und sich doch tatsächlich mit Einführung dieses Logos als eine echte Alternative zum etablierten Luxusmarkt sah. Über das Logo wollte man gegen die vorherrschende, gegen das vorherrschende Modesystem eigentlich ankämpfen und sah sich als die Revoluzzer des Jeansmarktes. Wer sich heute Diesel anguckt, der kann nicht mehr von Opposition zum Luxus sprechen, denke ich. Als zweites Alltagsding will ich mich der Sicherheitsnadel widmen. Ihr alltägliches Vorkommen ist uns allen geläufig. Sie kommt aus dem Haushalt. Verspricht, wie der Name schon sagt, Sicherheit. Sie ist Helfer in der Not. Eine geniale Erfindung. Die Sicherheitsnadel kommt aber auch bereits in den 1960er Jahren als Symbol vor, das benutzt wird. Wir haben es links auf einem Plakat des Atelier Populaire und sehen dort den durchgestochenen Mund, den verbundenen Kopf mit Sicherheitsnadel durchgestochenem Mund oder Lippe, die hier Selbstverletzung und Sprachlosigkeit in gleichem Maße verrät. Und wir haben dann im Punk eines der bekanntesten Plakate und auch Plattencover von Jamie Reed, nämlich das Plattencover zu God Save the Queen von den Sex Pistols, wo eben genau dieses Motiv übernommen wird. Nur diesmal ist es nicht die anonyme Person, sondern diesmal ist es die Queen, der Mund verboten wird. Und auch hier ist es interessant, weil die Sicherheitsnadel nachweisbar ist, wann sie in den Punk kommt. Zumindest gibt es zwei Geschichten dazu. Zum einen soll es Richard Hell von den New York Dolls gewesen sein, der seine Kleidung zerriss und durch Sicherheitsnadeln wieder zusammenfügte, woraufhin die ganze New Yorker Szene ausgeflippt ist und dieses nachmachte. Ähnliches haben wir aber auch in London bei Johnny Rotten von den Sex Pistols, der von seinen Eltern einen Anzug geschenkt bekommen hatte und dessen Vater in seinen Memoiren die wunderschöne Geschichte über diesen Anzug erzählt, nämlich dass Johnny, den man durch den Anzug schöner machen wollte oder ihn herzeigbar machen wollte, dass Johnny mit diesem Anzug in sein Zimmer ging, ihn zerriss, zerschnitt und mit zig Sicherheitsnadeln wieder zusammensteckte und zu seinem Vater kam und meinte, ist doch schön, oder? Es ist interessant, dass es gerade diese beiden Personen sind, Richard Hell und Johnny Rotten, an denen die Sicherheitsnadel oder der Einzug der Sicherheitsnadel im Punk festgemacht werden soll, weil von beiden war der Manager Malcolm McLaren, sowohl von den New York Dolls als auch von den Sex Pistols, der sich selbst als Regisseur des Punk-Spektakels benennende Mann von Vivienne Westwood. Und es ist nicht nur die Sicherheitsnadel, sondern es sind auch andere Ausstattungsstücke und es ist auch die Herrichtung und die Ästhetik, die bei den Sex Pistols unter anderem von Jamie Reed mit übernommen wird, die eigentlich ihre originären Wurzeln in der New Yorker Szene hat. Man kann also Malcolm McLaren hier als Kulturimporteur oder Transporteur über den großen See ausmachen. Dadurch wird auch wiederum klar, dass diese beiden Szenen sich eigentlich getrennt voneinander entwickelt haben und erst mit der Zeit zusammenwuchsen. Und vor allem waren es sehr verschiedene Szenen. Es waren in London eher zwar auch Kunsthochschulstudenten, aber auch viele Modestudenten. In New York haben wir vor allem die Kunstszene, die große Auswirkungen darauf hatte. Doch auch die Sicherheitsnadel wurde sehr schnell rekuperiert und kam im Modedesign und in der Massenfabrikation vor. So hat Sandra Rhodes 1983 sich gefragt, warum kann eine Sicherheitsnadel nicht als so wertvoll wie eine Perle gesehen werden? Ich habe leider das Foto nicht dabei. Sie hat Broschen aus Sicherheitsnadeln hergestellt und sie stellt sie immer noch her und die kosten 1200 Pfund zurzeit. Das sind normale Sicherheitsnadeln mit kleinen Diamanten und was auch immer dran. Und für Aufsehen sorgte vor allem auch von Versace aus der 93er Kollektion ein Kleid, das eigentlich an Johnny Rotten, den wir links sehen, erinnern sollte, nämlich mit abgerissenem Ärmel, der wieder zusammengeflickt ist. Wir haben hier halt den Schlitz, der runtergeht und der mit versilberten Sicherheitsnadeln, sehr großen, dann zusammengehalten wird. Sprich, die Sicherheitsnadel findet hier zumindest als symbolischer Verweis Einklang in Mode und Massenfabrikation. Doch das ist nicht der einzige Gebrauch der Sicherheitsnadel. Wir haben sie auch wirklich als Schmuckstück, als Brosche, und zwar meistens durch Ohrläppchen oder Lippe gezogen, wie wir es auf den Plakaten vorhin schon gesehen haben. Die Nadel durch die Wange symbolisiert, ähnlich wie auf den Plakaten, eine Selbstverletzung, aber kann auch gleichzeitig gesehen werden als Wegbereiter des Piercings, das sich in den 80er Jahren und dann in den 90er Jahren vor allem durchsetzen sollte. Mein drittes Beispiel sind die Bondage Trousers. Das alltägliche Vorkommen der Bondage Trousers ist den meisten, glaube ich, eigentlich nicht so nahe gewesen, weil sie kamen nun mal aus einem Bereich, der eigentlich sich von der Öffentlichkeit sehr fernhielt, nämlich aus Sexshops oder wie hier von Spezialversandten oder nur bekannt aus Pornoheftchen dieser Zeit. Aber sehr schnell sollte die Bondage-Mode auch in den Punk einziehen. Eingeführt hat den SM-Look wohl Jordan alias Pamela Rook. Sie war Verkäuferin bei Sex, also im Laden von Malcolm McLaren und Vivienne Westwood, kam aber auch aus der SM-Szene und hat sozusagen ihre Freizeitkleidung auch beruflich getragen und dadurch für sehr viel Aufsehen erregt. Sie war sowieso eine der schillernden Figuren der Punk-Szene, war unter anderem Managerin von Adam and the Ants und hat manchmal auch selber gesungen und mischte mit sowohl auf der Straße als auch in der Mode. Was hier passiert, dadurch, dass diese eigentlich im Verborgenen sich befindlichen Dinge, Alltagssachen, öffentlich getragen werden, ist, dass SM- und Bondage-Fantasien des Untergrundes an das Licht der Straße geholt werden. Was heute nicht mit solcher Vehemenz mehr einschlagen würde, führte damals zum Schock. Es wurde von der Verrohung der Gesellschaft gesprochen. Die Rekuperation im Modedesign und Massenfabrikation fand vor allem, und dieser Name ist heute schon oft gefallen, durch Vivienne Westwood statt, die in ihrer frühen, die eine sehr frühe Tartan-Bondage, die wir links sehen, in ihre 76er-Kollektion, mit reingesetzt hat. Es ist eine aus der Seditionärszeit mit Fesselriemchen und Scheinreißverschlüssen, beides sehr beliebte Accessoires, die auch heute noch in der Punkmode vorkommen. Es gab Ledervarianten, es gab Latex-Varianten und es gab vor allem die Tartan-Varianten, die wir hier sehen. Die Symbolbedeutsamkeit steht auf Selbstfesselung, ähnlich einer Zwangsjacke, steht für Gefangenschaft, aber zugleich auch für Befreiung. So singt Polystyrene von der Band X-Ray Specs, Bondage Abuse, ein Spruch, der zum Wahlspruch der Londoner Szene werden sollte. Nach diesen drei Beispielen vestimentärer Versatzstücke will ich auf zwei vestimentäre Strategien eingehen, die eine bedeutungsvolle Gesamtheit zeigen, in der diese Stücke eine Rolle spielen und eine Aussage tätigen. Zuerst will ich auf die Dekonstruktion eingehen. Walter Benjamin charakterisiert einen destruktiven Charakter. Er sagt, dieser kennt nur eine Parole, Platz schaffen, nur eine Tätigkeit, räumen. Sein Bedürfnis nach frischer Luft und freiem Raum ist stärker als jeder Hass. Sprich, hier haben wir die Idee des Détournement, der Auflösung von Bedeutsamkeiten eigentlich mit drin enthalten. Aber es geht nämlich weiter, nämlich um die Zerstörung. McLaren sagt so selbst, Destruktion ist eine Grundlage von Kreativität. Beispiel dafür ist zum Beispiel die Anekdote mit Johnny Rottens Anzug, den er auseinanderreißt und wieder neu zusammensetzt. Dies war garantiert kein theoriegeleiteter, destruktiver Akt. Ich denke, weiß nicht, ob er Benjamin gelesen hat, im Gegensatz zu McLaren, sondern es war rein ästhetisches Vorgehen, Empfinden. Aber durch dieses Vorgehen wird etwas thematisiert, nämlich alltägliche Armut. Das Zerrissene der Straße wird hier selbst hergestellt. Johnny Rotten sagt dazu, es ist schwer zu erklären, aber ich fand einen gewissen Flair, in dem ich wie ein Penner in London rumlief. Sie hatten einfach eine bessere Art, sich zu kleiden. Was hier auffällt, ist ein Paradox. Durch die Zerstörung entsteht Neues. Dieses erinnert ein bisschen an Friedrich Nietzsches aktiven Nihilismus, der besagt, dass durch eine Fülle des Geistes eine Zerstörung vorangetrieben wird, die zu Großem, zu Neuem führt. Jedoch, ich habe hier aus der Pardon von Mitte der 1980er, ist das, glaube ich, eine Karikatur mitgebracht, wo Brösel das Zusammentreffen zweier Punks mit einem Obdachlosen karikiert, in dem klar wird, dass das, was Johnny Rotten uns eben erzählt hat, dass er es gut fand, wie ein Penner auszusehen, auch nur hieß, dass er es gut fand, so auszusehen, aber keiner zu sein. So ist die Dekonstruktion von Kleidung und die Thematisierung von Armut kein sozialkritisches Stück zum Thema gesellschaftlicher Armut, sondern gruppendeterminierendes und identitätsstiftende Inszenierung. Nicht Anlehnung an untere Schichten, sondern Persiflage dieser. Rolf Lindner sagt, begreift man Subkulturen wesentlich auch als symbolische Subsysteme, dann lässt sich Punk als eine imaginäre Form lumpenproletarischer Selbststilisierung beschreiben. Im Punk wird die gesellschaftliche Stellung, arbeitslos ohne qualifizierten Schulabschluss, sozial unten zu sein, zur selbstbewussten Attitüde stilisiert. Unter anderem zu dieser Armutsstilisierung gehört auch die Dekonstruktion. Als zweite vestimentäre Strategie will ich das von mir benannte vestimentäre Gendering anführen. Es gibt sehr viele Aussagen wie die eines weiblichen Punks aus dem Jahr 1983. Sie lautet, für eine Frau ist Punk das Optimale, da wird kein Unterschied gemacht zwischen Männchen und Weibchen. Ein Taz-Interview war dieses. Dem Punk wird immer wieder unterstellt, dass er zu einer Aufhebung typisierter Geschlechterzuweisung durch Überzeichnung, Pervertierung und Grenzüberschreitung dieser Geschlechter führte. Hollow Sky spricht so dem Punk dies zu, dass er für eine veränderte Wahrnehmung von Geschlechtlichkeit verantwortlich war. Ich zitiere, jene Rollenaufteilung, hier der starke, schwache Mann, dort die schwache, starke Frau, war zwar zu Beginn der 1970er Jahre vor allem von der neueren Frauenbewegung untersucht und hinterfragt worden, im Aussehen der Punks manifestierte sich jedoch erst der vielleicht absurde Wunsch, diese Trennung auch aufzuheben. Barbara Finken sieht daher im Vorgehen der Punks, dass diese Mode der Subkultur offensiv im Zeichen der Künstlichkeit beider Geschlechter stand. Das heißt, wir haben im Punk vor allem eine Annäherung durch Aufmachung, wie man zum Beispiel rechts sieht, das sogenannte Crossdressing, und zwar, dass Versatzstücke eigentlich weiblich konnotierten oder eigentlich männlich konnotierter Anziehsachen und Attribute auf das andere Geschlecht übertragen werden, sowas wie Schminke, wie Ketten, wie Nieten, wie Lederhosen etc., dass es zum Austausch kommt und somit die Geschlechtergrenzen überschritten werden. Das zweite im Umgang mit Geschlecht ist eine Art Pervertierung. Ich habe dafür leider nur links dieses Foto gefunden. Aber es zeigt sich vor allem in den Bondage Trousers, die ich ja auch schon gezeigt habe, es zeigt sich in der Verwendung von Leder, Lack und Latex, nämlich dass Verborgenes als pervers geltendes an die Öffentlichkeit geholt wird. Das Paradoxe aber ist, und darauf weist Angela McRobbie hin, dass Punk von Männern gemacht ist und was hier verhandelt wird, eigentlich Männerfantasien sind. Dabei verweist sie vor allem auf zeitgenössische Pornomagazine, wo nämlich eben diese Fantasien für Männer als Abnehmer dargestellt werden. Barbara Fink merkt daher nochmals an, denn die Aufhebung des Unterschieds von Geschlecht und Klasse muss virtuell bleiben, eine Geste des Protests. Das Paradox als Konklusion. Hier will ich ganz kurz aufzeigen, inwieweit Punk Auswirkungen auf Mode, auf Protest und auf Konsum hatte und wie man Punk lesen kann. Die Mode nach der Mode. Punk wird vermeintlich als Gegenkultur, also als Opposition zur dominanten Kultur gesehen. Die Mode, die Punk hervorbrachte und der Kleidungsstil wird als Antimode bezeichnet. Trisha Henry sagt, dass diese Antimode beinhalte anything that was ugly or offensive to the general public. Die De- und Rekontextualisierung führen zur Alteritätserfahrung, zum Schock. Das Unbekannte in den bekannten Sachen, eher gesagt die entfremdeten bekannten Sachen, führen zu einem Nachdenken über diese. Jedoch, und dies habe ich versucht zu zeigen, wiss modisches und stilistisches Agieren prädestiniert dafür, dass es übernommen wird, und zwar vom System der Mode, in der Massenfabrikation ebenso wie im Modedesign. Und so war es die Mode, die offizielle Mode, die auf einmal durch die Einflüsse des Punks zeigte, dass sie Mut zur Hässlichkeit hatte, zum Grotesken und zum Lächerlichen, wie es Barbara Finken sagt. Eben dieses benennt sie als Mode nach der Mode. Die Mode kann sich selbst zitieren und sich selbst zerstören, und die Mode hat die Macht, sich dadurch wiederum selbst weiterzutragen. Diese Mode nach der Mode ist gekennzeichnet von einer reflektierten Beschäftigung mit Dingen und der Idee der Mode selbst. Was bedeutet sie noch? Was bedeutet Luxus? Was bedeutet das sich kleiden? Zugleich zeigt aber dieser Einfluss des Punks von der Straße kommt ins Modedesign auf, dass sich das Verhältnis von Alltags- und Hochkultur geändert hat. Das Tröpfelmodell nach Thorstein Veblen, ein Modeverbreitungsmodell, sagt eigentlich, dass die oberen Schichten die Mode vorgeben und diese wiederum von den unteren Schichten kopiert werden. Durch Punk setzt jetzt etwas ein, was zwar auch seit den 1940ern in Teilen schon zu sehen ist, aber nicht mit dieser Vehemenz, dass es zu einem nicht mehr Herabtröpfeln der Mode kommt, sondern, wie es Ted Polhemus sagt, zu einem Bubble-Up. Sprich, die Straße ist es, die zum ersten Mal vorgibt, wie die Zukunft aussieht. Dadurch wird aber auch klar, dass halt das Verhältnis von Alltags- und Hochkultur hinterfragt wird. Und es wird auch klar, dass beides Teile einer Kultur sind, dass es eben nicht mehr nur Abstufung gibt, eins oben, eins unten, sondern dass ein Verhältnis, also innerhalb der Mode, sondern dass beide die Macht haben, etwas zu ändern oder zu verändern. So sagen Sommer und Wind, die Phasenverschiebung zwischen Avantgarde und konformistischen Mitläufern ist so gering geworden, dass Haute Couture und Massenware nahezu simultan auf den Markt kommen. Was ich vorhin schon gesagt hatte, im Punk ist zu beobachten, dass die Verbreitung neuer Inventionen so schnell geschieht wie niemals zuvor, was auch daran lag, dass über die Dekontextualisierung von Alltagsgegenständen der Schock oder Befremden herbeigeführt wurde, dieses wiederum sehr schnell von den Medien aufgenommen wurde, sehr schnell rezipiert wurde und dadurch natürlich auch in Haute Couture und Massenware aufgenommen wurde und Widerhall fand. Doch zugleich ist es eben nicht nur die mediale Vermittlung, die dazu führt, sondern es sind, das lässt sich an Westwood am besten zeigen, aber an zig genügenden anderen auch, es sind Punks selbst, die über die Entwicklung dieser Anti-Ästhetik ein Aktivum darstellen, indem sie nämlich zum Beispiel Läden, Vertriebe gründen, indem sie Modelagenturen gründen, Fotografen werden oder Designer. Das heißt, man wird selbst zum Mittler und Weiterträger dieses Stils. Und da will ich später nochmal drauf eingehen, dass Punk halt gerade eine Emanzipation einer Gesellschaft bedeutet. Es zeigt sich nämlich, dass das subversive Agieren auf dem Feld der Mode eine Emanzipation eben dieser Person, Ideen und Strategien an der Mode bedeutete, diese Negation der Mode wirkt nicht als zerstörend, sondern als erweiternd. Ähnlich verhält es sich mit dem Protest. Natürlich kann man das Verhalten der Punks mit Sicherheit subversiv nennen. Allein das Detournement, die De- und Rekontextualisierung beinhalten dieses. Jedoch ist es nicht mehr das Verständnis von Subversion als Umsturz oder Revolution, sondern im Sinne des Detournements, nämlich Umdeutung, Entwendung und Zweckentfremdung. Die Einwände gegen bestehende Ordnung werden durch die Oberflächen und Erscheinungen ausgedrückt, die Diskurse finden auf der Ebene der Zeichen statt, so Stefanie Haarkamp. Das heißt, das Agieren auf Zeichenebene ist eine Politik, nämlich eine Körperpolitik. Es ist eine ästhetische Revolte statt einer politischen. Man könnte sagen, oder im Sinne Roland Barthes sagen, dass die Punks es verwirklicht haben, nämlich er fragt sich, ist es nicht besser, die Zeichen zu entstellen, statt sie zu zerstören? Also das Spiel mit den Zeichen der Gesellschaft. Dieses Spiel mit den Zeichen der Gesellschaft finden wir immer wieder, zum Beispiel bei Umberto Eco und seiner Idee der semiologischen Guerilla, die wiederum von der Kommunikationsguerilla unter anderem aufgenommen wurde, oder den Cultural Jammern, nämlich das Spiel mit den Zeichen der dominanten Gesellschaft, um diese zu hinterfragen. Jedoch diese künstlerische Politik und Dissidenz auf der Ebene der Zeichen bedeutet keine Revolution und keinen Umschwung, sondern noch schlimmer, sie fördert die hegemoniale Gesellschaft. So sagt Ralf Vollbrecht, die Kulturindustrie bietet also gerade durch ihre Allgegenwärtigkeit und Unentrinnbarkeit vielen Jugendlichen eine Chance, Alltagskultur aktiv mitzugestalten bzw. als Ausdrucksmittel zu benutzen. Es zeigt sich also, dass der subversive Umgang mit Sachen und Symbolen des Alltags zur Aufladung mit Protestinhalten führten, dass aber die Negation der Gesellschaft nicht zu ihrer Zerstörung, sondern zu einer Erweiterung und zum Konsum führten. Punk muss als Konsumkultur gesehen werden. Zwar verwehren sich diesem viele Untersuchungen, da der Akt des Kaufens dem Subkulturmythos widerspricht, seiner Authentizität und Reinheit. Aber im Sinne einer populären Kultur, die Punk war und ist, spielt Konsum eine wichtige Rolle in der Identitätssuche. Ich zitiere noch einmal kurz Polystyrene von X-Ray Specs. Ich konsumiere gern, wenn man es nämlich nicht tut, konsumiert es dich. Ich habe dieses angemerkt, weil ich darauf hinaus will, dass Konsum nicht nur als plattes Einkaufen zu verstehen ist oder Kaufen, sondern im originären Sinne als Verbrauchen, als Nutzen. Michel de Certeau merkt in seiner Kunst des Handelns an, dass der Konsument sich zu einem aktiven Konsumenten entwickeln kann, auch verstanden als sekundären Produzenten. Darunter versteht er, und das ist ähnlich der Idee des Detournements und der semiologischen Guerilla nach Eco, dass der Konsument befähigt wird oder sich selbst befähigt, Sachen zu hinterfragen, mit Sachen eigenverantwortlich umzugehen. Das heißt, man muss die Waren nicht so gebrauchen, wie sie einem vorgesetzt werden, sondern man kann mit ihnen subversiv verfahren. Durch die Entwendung und dass die, um nochmal auf die Situationisten zu kommen, wird der Konsument wiederum zum Produzenten und damit wiederum auch zum Teil des Systems. Als sekundärer Produzent, nämlich indem er mit den eigenen Sachen selbst verantwortlich sozusagen umgeht, schafft er wiederum ein System, das zum Konsumieren einlädt. Innerhalb des Konsums ist aber vor allem wichtig die Professionalisierung des Amateurs. Johnny Rotten sang, we want to be amateurs. Punk erlaubte somit denen, die keine besondere Fähigkeit hatten und unbeachtet am Rand der Gesellschaft lebten, einen revolutionären Aufschrei, so Malcolm McLaren. Was sie aber vor allem boten, war, dass der Amateur aktiv werden konnte und sich einen Platz in der Gesellschaft sozusagen suchen konnte. Das Do-it-yourself erlebte Ende der 70er bis heute einen sehr, sehr großen Zuspruch und wurde vor allem innerhalb der Punk-Szene weitergetragen. Dieses Do-it-yourself wurde massentauglich. Heute sehen wir das vor allem in der Marke Eigenbau, so der Titel eines Buches, in dem nämlich Handarbeit und Heimarbeit sich so weit professionalisieren kann, dass man dadurch auch überleben kann. Ähnliches sieht man bei Vivienne Westwood, aber man sieht es vor allem auch bei Mailordern etc., dass es erfolgreich war, diesen Weg zu beschreiten und dadurch diese Eigenproduktion auch eine Zukunftssicherung bedeutete. Die Kritik der Warengesellschaft, die über Sachen und Symbole des Alltags getätigt wurden, führten so zu neuen Waren, und zwar zu Waren der Kritikgesellschaft. Ich zitiere Martin Doll: Dabei tritt deutlich hervor, dass der Kampf gegen vermeintlich starre gesellschaftliche Codes und Verhaltensweisen weniger als Mittel gegen eine die Gesellschaft strukturierte Ökonomie fungiert, sondern vielmehr als Konsumimpuls eingesetzt werden kann. Den Verobjektivierungen, von denen ich gesprochen habe, ist die Bedeutsamkeit des Protests inhärent. Jedoch wird dieser Protest dadurch gleichzeitig konsumierbar, wird Konsumgut. Dieses Vorgehen und diese Entwicklung führt nicht zur Zersetzung der Gesellschaft, wie angemerkt, sondern ist zu verstehen als Schaffung einer Alternative innerhalb des Marktes, als eine Markterweiterung. Das, was durch dieses Vorgehen geschaffen wurde, ist nicht ein Verhindern oder ein Protest in dem Sinne, sondern ist eigentlich eine tolerierte Erweiterung und gleichzeitig Emanzipation an diesem System. Die Negation der Zukunft wirkt hierbei als progressiver Aufschrei zur eigenen Zukunftsgestaltung, bedeutet also aktive Emanzipation an der Gesellschaft und nicht die Negation. Ihr hörtet Jan Watzlawick mit seinem Vortrag Punk Paradox von der Kritik der Warengesellschaft zur Ware der Kritikgesellschaft, den er am 29.01.2010 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel, Revolution in der ACC-Galerie in Weimar gehalten hat. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe findet ihr im Internet unter www.spektakel.blogspot.de. Produktion und Sprecher der Sendung Lukas Hohlfeld.